Dies sind die Priester und Leviten. Sie kamen mit Serubabel und Jesua. Ihre Namen sind Seraja, Jeremia, Esra, 2. Amaja, Maluch, Hattus. 3. Sechania, Harim, Meremot. 4. Edo, Ginnetoi, Abia. 5. Miamin, Matja, Bilga. 6. Semaja, Jujarib, Jedaja. 7. Salu, Amok, Hilkia und Jedaja. Sie waren die Anführer der Priester zur Zeit Jesuas. 8. Die Leviten waren Jesua, Binui, Kadmiel, Serepja, Juda, Matanja. Matanja leitete mit seinen Brüdern den Dankgesang. 9. Uni und seine Brüder standen ihnen gegenüber. Sie sangen abwechselnd Lieder des Dankes. 10. Jesua war der Vater von Joachim. Joachim war der Vater von Eliasib. Eliasib war der Vater von Jojada. 11. Jojada war der Vater von Johanan. Johanan war der Vater von Jadua. 12. Zur Zeit Joachims waren dies die Familienoberhäupter der Priester, Meraja für Seraja, Hanania für Jeremia. 13. Mesulam für Esra, Johanan für Amaja. 14. Jonathan für Maluchi, Josef für Sebania. 15. Adna für Harim, Helkai für Meratschot. 16. Sachaja für Edo, Mesulam für Ginneton. 17. Sichri für Abia, Piltai für Moadia. 18. Samua für Bilga, Jonathan für Semaja. 19. Matnai für Jojarib, Uzi für Jedaja. 20. Kalai für Salai, Eber für Amok. 21. Hasabja für Hilkia, Netanel für Jedaja. 22. Die Familienoberhäupter der Priester wurden aufgeschrieben. Dies geschah zur Zeit von Eliasib, Jojada, Johanan und Jadua. Es ging bis zur Zeit von Darius, dem Perser. 23. Die Familienoberhäupter der Leviten wurden auch in einem Buch aufgeschrieben. Dies ging bis zur Zeit von Johanan, dem Enkel von Eliasib. 24. Die Anführer der Leviten waren Hasabja, Serepja, Jesua, Binui, Kadmiel. Ihre Brüder standen ihnen gegenüber. Sie lobten Gott mit Dankgesang, wie David, der Mann Gottes, es angeordnet hatte. Eine Gruppe sang nach der anderen. 25. Matanja, Bakbukja, Obadja, Mesulam. Talmon und Akkub waren Torhüter. Sie bewachten die Lagerräume an den Toren. 26. Diese waren die Familienoberhäupter zur Zeit von Joachim. Joachim war der Sohn von Jesua, dem Sohn von Josadak. Dies war auch zur Zeit von Nehemia, dem Statthalter, und Esra, dem Priester und Schriftgelehrten. 27. Man weihte die Mauer von Jerusalem ein. Man holte die Leviten aus ihren Wohnorten nach Jerusalem. Sie sollten die Einweihung mit Jubel, Dank und Gesang feiern. Sie spielten Zimbeln, Harfen und Zithern. 28. Die Sänger versammelten sich. Sie kamen aus der Gegend um Jerusalem und aus den Dörfern der Netophatiter. 29. Sie kamen auch aus Beth Gilgo und aus den Feldern von Geba und Asmavet. Die Sänger hatten sich Dörfer um Jerusalem gebaut. 30. Die Priester und Leviten reinigten sich. Dann reinigten sie auch das Volk, die Tore und die Mauer. 31. Ich ließ die Anführer von Juda auf die Mauer steigen. Ich stellte 2 große Dankchöre auf. Der eine Chor ging auf der Mauer nach rechts zum Misttor. 32. Hinter ihnen gingen Hosaja und die Hälfte der Anführer von Juda. 33. Auch Asaja, Esra und Mesulam gingen mit. 34. Juda, Benjamin, Semaja und Jeremia gingen auch mit. 35. Einige Priester mit Trompeten gingen auch mit. Dann kam Sachaja, der Sohn von Jonathan. Jonathan war der Sohn von Semaja, der Sohn von Matanja, der Sohn von Michaja, der Sohn von Sakur, der Sohn von Asaf. 36. Seine Brüder waren Semaja, Azarel, Milalai, Gilalai, Mai, Netanel, Juda und Hananil. Sie hatten die Musikinstrumente von David, dem Mann Gottes. Esra, der Schriftgelehrte, ging vor ihnen her. 37. Sie gingen weiter zum Quelltor. Dann stiegen sie die Stufen der Davidsstadt hinauf zur Mauer. Sie gingen oberhalb vom Palast Davids bis zum Wassertor im Osten. 38. Der zweite Dankchor ging nach links. Ich und die andere Hälfte des Volkes gingen hinter ihm her. Wir gingen oben auf der Mauer, über den Ofenturm bis zur breiten Mauer. 39. Wir gingen über das Ephraimtor, das Tor der Altstadt, das Fischtor. Wir gingen über den Turm Hananel und den Turm Mi bis zum Schaftor. Sie stellten sich beim Gefängnistor auf. 40. So stellten sich die beiden Dankchöre beim Tempel Gottes auf. Ich und die Hälfte der Anführer waren bei ihnen. 41. Die Priester Eliakim, Masia, Minjamin, Michaja, Eljoenai, Sacharja, Hanania hatten Trompeten. 42. Masia, Semaja, Eliasa, Usi, Johanan, Malchia, Elam und Esa waren auch dabei. Die Sänger sangen laut. Jesaja war ihr Leiter. 43. An diesem Tag brachten sie große Opfer dar. Sie freuten sich sehr, weil Gott ihnen große Freude geschenkt hatte. Auch die Frauen und Kinder freuten sich. Die Freude in Jerusalem war weithin zu hören. 44. Zu dieser Zeit wurden Männer als Aufseher für die Lagerräume eingesetzt. Dort bewahrte man die Gaben, die Erstlinge und die Zehnten auf. So konnten die gesetzlichen Abgaben für die Priester und Leviten gesammelt werden. Juda freute sich über die Priester und Leviten, die ihren Dienst taten. 45. Diese Priester und Leviten taten ihren Dienst für Gott. Sie taten auch den Reinigungsdienst. Die Sänger und Torhüter taten ihren Dienst. Sie folgten den Anweisungen von David und seinem Sohn Salomo. 46. Schon früher, zur Zeit Davids und Asafs, des Leiters der Sänger, gab es Lob und Dankgesang für Gott. 47. Alle Israeliten gaben zur Zeit Serubabels und Nehemias Gaben für die Sänger und Torhüter. Sie gaben, was für jeden Tag nötig war. Sie gaben die Gaben den Leviten. Die Leviten gaben dann den Nachkommen Aarons ihre Gaben.